20D. Übersetzen Sie. Мэри Куин интересуется карнавалом. Мэри Куин интересует sich für den Karneval. Мы говорили о поездке в Швейцарию. Wir unterhielten uns über die Reise in die Schweiz. Я радуюсь нашей предстоящей поездке. Ich freue mich auf unsere Reise. Я хотел бы подарить тебе кое-что. Ich möchte dir etwas schenken. Примите участие в следующем диалоге, отвечая в соответствии с подсказками на русском. Hätten Sie Lust, mit mir nach Basel zu kommen? К сожалению, не могу. Leider kann ich nicht. Завтра я улетаю домой. Ich fliege morgen nach Hause. Wie schade. Ich habe ein Geschenk für Sie. Это очень мило с вашей стороны. Das ist aber nett von Ihnen. Не стоило. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Bitte, gern geschehen.